Kapitel 8. An diesem Abend arbeitet Ghassan nicht im Hotel. Er geht früh ins Bett. Aber er kann nicht schlafen. 300 Euro. Ich habe 300 Euro Gage bekommen für 2 Stunden Arbeit. Er rechnet. 2 Stunden, 300 Euro. An einem Tag, also in 8 Stunden, bekomme ich 1.200 Euro. In einer ganzen Woche sind das dann 6.000 Euro. Das macht im Monat 24.000 Euro. Und in einem Jahr 288.000 Euro. Dann bin ich in 3,5 Jahren Millionär. Wow. Zufrieden schläft er ein. Ghassan träumt, er ist ein berühmter Filmstar. Er lebt in einer großen Villa am Meer. Er fährt ein tolles Auto und bald bekommt er seinen ersten Oscar. Ghassans Handy piepst, aber er hört es nicht. Ruth hat ihm eine SMS geschickt. Hallo Ghassan, nächster Termin Dienstag 9 Uhr, Sonnenstraße 128. Sei bitte pünktlich. Ruth.